Ein deutsches Märchen. Die vier Brüder. Es war einmal in einem kleinen Dorf, da lebte ein Fischer mit seinen vier Söhnen. Die Söhne hießen Rob, Cole, Alex und Harry. Der Fischer war sehr arm. Er hatte nichts zu verkaufen außer seinen Fischen. Und auf diese Weise konnte er gerade genug verdienen, um seine Familie zu ernähren. Mehr aber konnte er seinen Söhnen nicht geben. Eines Tages rief er seine Söhne zu sich und sprach zu ihnen. Meine Kinder, hört zu, ich kann euch nichts geben. Aber ihr seid jetzt alt genug und sollt in die Welt gehen, einen Beruf lernen und euer Glück finden. Aber Vater, wir kennen weder Handel noch Handwerk. Was sollen wir in der Ferne tun? Genau das sollt ihr herausfinden. Ihr müsst gehen, um zu erfahren, welche Art von Broterwerb die eure ist. Aber Vater, nie haben wir so etwas allein unternommen. Mein Kind, alles wird gut werden. Ich will nicht, dass ihr das Leben eines Fischers führt. Man kann mit dieser Arbeit kaum etwas verdienen. Geht und lernt ein gewinnbringendes Handwerk. Gut, Vater. Wenn das dein Wunsch ist, werden wir ihn erfüllen. Ja, Vater, wir werden gehen. Die vier Brüder verabschiedeten sich von ihrem Vater und gingen los. Nach einem Stück Weg sahen sie vier Straßen, die alle in verschiedene Richtungen führten. Rob sagte zu seinen Brüdern, ich denke, jeder von uns muss sich für einen dieser Wege entscheiden. Und in 4 Jahren treffen wir uns hier wieder. Du hast recht, großer Bruder. Du hast recht, großer Bruder. Die vier Brüder gehen nun jeder auf seinem eigenen Weg. Rob trifft unterwegs einen Mann. Kamerad, das ist eine Sackgasse. Wohin willst du denn? Ich möchte einen Beruf lernen. Jedes Handwerk, mit dem ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Dann komm mit mir. Ich werde dich zum trickreichsten Dieb der Welt machen. Nein, nein! Ich möchte ehrlich leben. Nicht durch Diebstahl. Ich möchte in Freiheit leben und nicht in den Kerker geworfen werden. Schau, Kamerad. Niemand will dich in den Kerker bringen. Du solltest das Handwerk eines Diebes lernen, es aber nutzen, um Gutes zu tun. Rob stimmte ihm zu. Es war nicht falsch, einen Beruf zu lernen, wenn man ihn richtig nutzte. Er folgte dem Mann. Der brachte ihm das Stehlen so gut bei, dass Rob sich alles nehmen konnte, was er brauchte, ohne dass jemand etwas davon bemerken würde. Als er seinen Weg ging, erreichte Cole eine Stelle an einem Fluss, in der es nur ein Haus gab und sonst weit und breit nichts anderes. Er sah einen Mann in der Nähe des Flusses stehen. Der hatte einen Gegenstand aus Glas in der Hand. Cole wusste nicht, was das war. So ging er zu ihm. Hey, guter Mann, was machst du da? Mit diesem Gegenstand kannst du Dinge sehen, die weit weg sind. Deswegen nennt man es Fernglas, weißt du? Das scheint sehr interessant zu sein. Können Sie mir zeigen, wie es funktioniert? Wenn du lernen willst, werde ich dich gern unterrichten. Cole lebte einige Zeit bei dem alten Mann. Der Mann brachte ihm die Kunst bei, das Fernglas zu benutzen. Nach einigen Monaten wurde Cole zum Experten. Du hast gut gelernt. Wenn du weiter möchtest, dann kannst du jetzt gehen. Ja, ein ganzes Jahr ist vergangen. Ich muss weiterziehen. Gut, nimm dieses Fernglas mit. Mit dem wirst du alles sehen können. Gleich ob auf der Erde oder am Himmel. Viel Glück! Inzwischen traf der dritte Bruder, Alex, auf einen Jäger. Er ging mit dem Jäger in dessen Haus und lernte von ihm die Kunst des Jagens. Alex, viele Tage hast du die Jagd auf dem offenen Feld geübt. Heute aber werden wir im Wald üben. Lass uns schauen, ob du auch bewegte Ziele treffen kannst. In Ordnung. Beide erreichten den Wald, in dem der Jäger Alex zeigte, wie er auf ein laufendes Reh zielt. Der Pfeil trifft das Reh und erlegt es. Alex, nun versuch du auch so zu treffen. Alex nahm einen Pfeil und zielte auf einen fliegenden Vogel, aber der Pfeil ging fehl. Alex, du musst noch viel lernen. Von jetzt an werden wir jeden Tag in den Wald gehen, um zu üben. So sei es. Jeden Tag brachte der Jäger Alex zum Üben in den Wald. Schließlich lernte Alex, alles zu treffen und kein einziges Ziel zu verfehlen. Er war ein absoluter Meister der Jagdkunst geworden. Bravo, Alex. Jetzt bist du ein Meisterschütze und hast alles gelernt, was man über die Jagd wissen muss. Danke, Meister. Sie haben mir so sehr geholfen. Sie lehrten mich alles, was ich wissen muss. Jetzt möchte ich nach Hause, um meinem Vater zu helfen. Natürlich. Du darfst gehen und diesen Pfeil und Bogen mit dir nehmen. Die werden dir nützlich sein. Der jüngste Bruder Harry erreichte ein Dorf, in dem er auf einen Schneider traf. Junger Mann, wer bist du und was machst du hier? Mein Name ist Harry und ich bin gekommen, um ein Gewerbe oder Handwerk zu lernen. Gut. Hast du denn Lust, ein Schneider zu werden? Das kann ich dich lehren. Gewiss, warum nicht? Ich würde das gern lernen. Und so wohnte Harry im Haus des Schneiders. Vom ganzen Herzen lehrt der Schneider Harry die Kunst, Kleider zu nähen. Er erklärt Harry die feinsten Kleinigkeiten der Arbeit, etwa wie man den Faden in die Nadel einfädelt, wie man ein Stück Stoff hält, bevor man zu nähen beginnt. Er lehrt ihm alles. Die Zeit verfloss und Harry lernte das Schneiderhandwerk wirklich gut. Der Schneider ist sehr glücklich mit Harry, weil der hart arbeitet und ehrlich ist. Als Harry gehen will, gibt ihm der Schneider Nadel und Faden mit und spricht zu ihm. Ich bin sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Nimm diese Nadel und den Faden. Halte ihn weich wie die Wolle und zieh hart wie Stahl. Dann kannst du alles so gut nähen, dass niemand die Naht sehen wird, was auch immer du zusammennähst. Die vier Brüder erreichen denselben Ort, an dem sie versprochen hatten, sich nach 4 Jahren wiederzutreffen. Von dort gingen sie zusammen nach Hause. Als sie ihr Haus erreichten, trafen sie ihren Vater und erzählten ihm, was jeder von ihnen gelernt hatte. Eines Tages saßen alle mit ihrem Vater im Schatten eines Baumes vor ihrem Haus, als ihr Vater sagte: Heute möchte ich sehen, wie gut ihr in den Berufen seid, die ihr gelernt habt. Da ist ein Vogelnest auf dem Baum. Sagt mir, wie viele Eier darin sind. 5. Sehr gut, Rob. Jetzt bring mir die Eier, auf denen der Vogel sitzt, denn er ist dabei, diese Eier auszubrüten. Aber der Vogel darf es nicht bemerken. Rob kletterte auf den Baum und ohne dass der Vogel ihn sehen konnte, stahl er die Eier. So gut war er im Stehlen, dass der Vogel nicht bemerkte, wie die Eier, auf denen er saß, verschwunden waren. Sehr gut, hervorragend. Der Fischer tat die 4 Eier auf die 4 Ecken des Tisches und sagte zu seinem Sohn Alex: Schieß alle Eier mit nur einem Pfeil in 2 Hälften, aber so, dass die Küken in den Eiern nicht verletzt werden. Alex nahm seinen Pfeil und mit nur einem Schuss schoss er die Eier in 2 Hälften. Der Fischer war sehr zufrieden, als er das sah, und sagte dann zu seinem Sohn Harry: Nun wirst du die Eier zusammennähen. Und zwar so, dass der Vogel seine Küken ausbrüten kann. Harry zog seine Nadel heraus, nähte die Eier wieder zusammen und dann brachte Rob die Eier zurück ins Nest. Der Vogel bemerkte nicht einmal etwas davon. Bravo, meine Kinder. Ihr alle habt in diesen 4 Jahren mit Fleiß und Mühe gelernt. Ich kann euch dafür nichts geben. Aber ich bin mir sicher, dass das Leben euch für eure harte Arbeit belohnen wird. Nach einigen Tagen ging Kunde durch das ganze Königreich, dass ein Drache die Prinzessin entführt hatte. Der König bestimmte, dass wer auch immer die Prinzessin befreien würde, ihre Hand in der Ehe erhalten würde. Meine Söhne, Ihr habt die Gelegenheit, eure Talente zu zeigen. Geht und rettet die Prinzessin vor dem Drachen. Alle vier Brüder packten ihre Sachen und gingen, um die Prinzessin zu retten. Cole sah durch sein Fernglas und sagte: Ich kann sehen, wo die Prinzessin ist. Der Drache hat sie auf einer Insel in der Mitte des Meeres versteckt. Und dort sitzt er und bewacht sie. So gingen sie zum König und baten um ein Boot, damit sie auf die Insel gelangen können. Der König gab ihnen ein Boot und die vier erreichten die Insel. Cole sah durch sein Fernglas und sagte: Der Drache schläft in der Nähe und sein Kopf liegt auf dem Schoß der Prinzessin. In diesem Fall kann ich nicht schießen, damit der Pfeil die Prinzessin nicht verletzt. Wartet, ich werde die Prinzessin stehlen und hierher bringen. Haltet ihr das Boot bereit? Rob stahl dem Drachen die Prinzessin. Als sie jedoch zum Schiff zurückkehrten, erwachte der Drache. Er folgte ihnen und flog über sie hinweg. Er wollte gerade angreifen, als Alex ihn mit seinem Pfeil tötete. Als aber der Drache ins Wasser fiel, da gab es nach einem Aufprall eine so hohe Welle, dass das Boot in Stücke sprang. Alle mussten sich auf ein paar Brettern über Wasser halten. Also nahm Harry seine Nadel und eine große Menge Faden, um ein Brett an das andere zu nähen, und bald waren so viele Bretter zusammengenäht, dass sie alle darauf sitzen konnten. Wenig später erreichten sie den Palast der Prinzessin. Als sie zum König ging, sprach der zu ihnen: Ihr vier seid tapfer. Entscheidet selbst, wer von euch die Prinzessin heiraten soll. Als sie das hörten, begannen die vier Brüder miteinander zu streiten. Hätte ich die Prinzessin nicht gefunden, was hättet ihr drei denn tun können? Daher werde ich die Prinzessin heiraten. Hätte ich die Prinzessin nicht vor dem Drachen gerettet? Was hättet ihr denn dann getan? Ich werde die Prinzessin heiraten. Hätte ich nicht den Drachen getötet, hättet ihr drei niemals den Palast der Prinzessin erreicht. Warum sollt ihr sie dann heiraten? Ich sollte der sein, der sie heiratet. Hätte ich das Boot nicht zusammengenäht, wärt ihr alle ertrunken. Deshalb werde ich die Prinzessin heiraten. Als er die vier Brüder so streiten sah, entschied der König, dass keiner von ihnen die Prinzessin heiraten sollte, denn drei der Brüder würden immer unglücklich sein. Der König gab den vier Brüdern daher die Hälfte seines Königreichs als Belohnung. So bekamen die Brüder, was sie wollten. Auch der Fischer überwand so seine Armut und alle lebten glücklich und zufrieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.